ben ik jarig. Laat het feest beginnen. Thank you. wir fühlen uns verbunden mit all den anderen Menschen. Ich sag ja, der Rückwärts was, wenn ihr uns verminnen, wenn ihr oben würde hochen, dann seid uns herbei auf, dann bring uns sie in den Begrüßen.